der Früh zuspaziert zu den Benobs Dieren. Sie gewinnen auch weiter mit Hallach von Gehen, aber ich bin so gegangen. Wenn ich bin gekommen, bin ich herein. Man hat nicht gewusst, dass ich komme. Ich habe getroffen den Benobs, was sich in sein Arbeitszimmer. Er ist gesessen mit einem offenen Maß und die Augen seinen Gewinn im Ganzen verweint. Er hat sich gefühlt nicht gut, mir das Gewinn sehr modern. Er ist mir in dem Moment geworden, Assach nennt er. Nicht der, was vernimmt sich ständig mit Ideologien, mit Programmen und mit dem, mit was es darf sich vernehmen oder es darf sich nicht vernehmen, eine jüdische Kehille. Nur ein Mensch mit einem gebrochenen Gemüt, was kommt dann zu Tfile, wenn er mich schwer auf dem Herz. Er hat sich beruhigt und er hat genommen Reden. Er hat genommen Reden wegen dem, wie schwer es ist die Lage jetzt in Russland und wie schwer es ist die Lage jetzt von der Revolutionären Partei. Nicht nur von der Revolutionären Partei, was ist bei der Macht, nur euch von die, was wir nicht vernehmen, die Macht. Und euch, Bichlal, die Unsichtlosigkeit von der richtigen Situation. Es ist jemand gewesen, eine kontrrevolutionäre Bewegung von einem General Kornilov, auf Petrograd. Man hat nicht so Meure gehabt von Kornilov, wie er hat gerät wegen dem. Also so schafft sich Terror. Also so schafft man die Verschärfung von der Revolution und man sieht eben sich die Größe Zores, wenn es kommt eine Kontrrevolution, was gibt es hier nicht ein und es endet sich noch mehr mit Vergießen Blut. Das ist eine sehr moderne Rede, weil die Kommunisten sind noch nicht gewesen bei der Macht, das ist ungefähr September. Und ich habe noch dem getracht, sehr schwer, und mir kann sagen, bitte, als da zwei Menschen mit verschiedenen Erfahrungen, was sie seinen Verheuschten, dass sie der weiter, wegen welchem ich habe erzählt, und Dubnow, was tracht alles von einem historischen Standpunkt und erwartet auf die Größe Zores, was darf kommen, Punkt, wie sie gewinnt die größte Kurve von Terror in der Revolution, in der Französischen Revolution. Ich hasse lieber, als jemand noch kein Schum Terror nicht gewinnt. Und auch die Kerensky Regierung, die gerade gewinnt als eine Regierung, was hat keinen Kimat nicht gestört. Und man hat doch die Kommunisten euch Kimat nicht gestört. Sehr frei, haben sie gerät, sehr Vorstehers, auf die Sitzungen von die Poerin und die Soldaten, oder so wie sie geheißen, Arbeiter, Poerin und Soldaten, Deputat. Ich bin gewesen auch einmal auf solche Sitzungen. Ich bin gewesen einmal auf eine Sitzung, wo sie der Gerät Lenin, er ist entlaufen, in Finnland. Weil Lenin hat gerät, haben alle sich zugehört zu ihm. Er ist ein Mensch, was euch die Nicht-Kommunisten haben gehört zu ihm, der Herz. Und er ist ihm gehört Hoffnung von Standung von, was hat kommen von den Kommunisten, ihr seht Hoffnung, wenn allein in der Zeit der, was wird sie zurückhalten vom leichtsinnigen Aufstand. Ihr bin gewesen, wenn Trotzki hat gerät. Trotzki gewesen unvergleichlich ein besserer Redner wie Lenin. Zu Trotzki nicht gewesen keine Schumbeziehung von der Herz. Mit dem jederweile übergerissen, mit dem gestört, mit gelacht von seines Straschunkes. Sie gewesen eine ganz andere Beziehung zu ihm, wie sie gewesen zu der Beziehung zu Lenin. Also, nur wie Stalin hat man mich lange nicht gehört und nicht ermahnt. sein gewesen andere, sie gewesen Sinovier, sie gewesen Kamenev, sie gewesen Emetzer, was ist ein jüdischer junger Mann, was gekommen von den Vereinigten Staaten, er hat geheißen Volodarski und er gewesen sehr guter Redner von den Kommunisten, oder mir hat jemand, hatten sie gar nicht gerufen, Kommunisten von den Bolschewikis. Jetzt darf er sich zurückkehren, was ist gewesen mit der Volkspartei? Ich habe schon der Mond, dass auf Juni, anhieb Juli, ist gewesen eine Konferenz von der Volkspartei von ganz Russland. In der Konferenz haben sie beteiligt jetzt 49 Menschen. Und wir haben dort angenommen gewisse Grundprinzipien. Und mir hat er gerät wegen dem Namen von der Volkspartei. Drei Menschen auf der Konferenz, wenn von dem soll heißen Sozialistische Volkspartei. Das ist gewesen einer, ein junger Professor von Leningrad, Entschuldigung, von Petrograd, was hat geheißen Lazarson, ein heißer Anhänger von Dubnoven, was hat entwickelt eine neue Theorie, als Iden wollen kennen sein, als ein Minneluche, wie es ist der Päupst. Mehr als symbolische Minneluche, eine Vereinigung von den verschiedenen jüdischen Autonomien in den verschiedenen Ländern. Man hat auch gerät euch, ist Lazarson gewesen vor dem Namen, Dubinsky, was gekommen von der Riege, Riegische gewesen, jemand vernommen von den Deutschen in der Milchome, aber es gewesen der Vorsteher von Riege, und ich, was habe ich gehabt, da kommen Stimmreher dort, die drei, alle anderen sind gewesen gegen den. Die Hälfte einfach, was man ist gegen, als sie so sagen, mit Mischmasch, alle rufen sich Sozialisten. Wir wissen, wer sie seien, wo sie seien, sie sind seine Fahrterror oder Gegenterror, sie seien beendet für allgemeine Wahlen oder nicht, besser sich nicht in Asad-Kufa vermischen sich mit Asad-Nomen wie Sozialistische Volkspartei. Die Deutsche Volkspartei hat gehabt, eine ganz feine und gute Organisation in Moskau, mit etlichen wichtigen Menschen, sie gehabt eine ganz feine Organisation schon in der Stadt, Petrograd, ich habe der Mond, als Bashar sagen, gewesen Wahlen in Petrograd von der jüdischen Kehille und die Verwaltung ist wahrscheinlich von 70 Menschen, seine Volkspartei rein 7 und das ist gewesen eine ganz kontige Fraktion. Die 7 von seinen Reihen sind alle gewesen bewusste Menschen, sehr koschere Menschen. Ager ist euch Zimberg, nicht nur der Norbert Zimberg gewesen zwischen die 7, heute er ist nicht gewesen aktiv in jener gesellschaftlichen Rahmen, mit welcher die Volkspartei sich vernommen. Die Volkspartei hat ihr gehabt, ihr Vorsteher auf eine allgemeine, größere russländische Versammlung von verschiedenen Teilen von Land, womit gerät wegen, wie man darf durchführen die Wahl und mit bestimmt, wie durchzuführen die Wahl in der nationalen Versammlung, was man gesagt hat, und man hat auch später geklebt. Und es ist dabei ein interessanter Episode gewesen. Unser Vorsteher ist gewesen Grusenberg. Mit dieser Vorstellung, es gewesen doch so viel berühmte Redner. Es gewesen etliche hundert Menschen vorstehen von ganz Russland. Es geht ihm, wir sollen einmal haben eine Gelegenheit herauszutreten, haben mir gegeben, den berühmten Namen Grusenberg wie unser Vorsteher, weil man sich nicht kann vorstellen, als Grusenberg hat beten ein Wort und er hat kein Wort mitgekriegt. Nach dem aber hat sich angegeben ein Schreck. Wer weiß, was Grusenberg betreibt? Der Äpfel wird Grusenberg reden wegen dem, als jetzt, wenn ihnen haben volle Recht, wenn ihnen wären juridisch dieselbe wie alle anderen, ist das genug für ihn. Weil also Stimmung gewesen war sehr sach und Grusenberg ist auch geworden ein Mitglied von der Volkspartei, aber also zu sagen, mit nicht zu ihm Kind zu tragen. hat man gefragt, bei Grossenberg zu können kommen und fragen, was wird er reden. Und Grossenberg hat Schmeichel getan und hat viel auf den nicht geändert. Er hat das betrachtet, wie man beleidigt. Hat man mir gebeten, stiller Heide Freukin, der was sie gewähnt, der Führer von den Doskaler Sachen, also wie ich komme so oft zu Grossenberg, öfter kenne ich, wie mit ihm da gehen, wegen was er wird reden und wie er wird reden. Bin ich gewesen bei Grossenberg, ich habe ihm nicht gebeten, versteht sich, er soll mir vorlegen, er soll gewesen die größte Chutzpe in der Welt. Ich habe mit ihm geredet, wegen dem er so hat, jeder Morgen nicht aus seiner Moskau, er wird auftreten, er wird reden, nimmt er raus. Bei ihm ich bin fertig, er hat umgeschriebene Rede und er hat es vorgelebt. Und ich habe gesagt, es ist sehr eine gute, feine, faktistische Rede mit aller Hochmann, euch mit dem Ausdruck, was sich auf der Mond nächten, mit die Polubitje nasse Tschornien kriegt uns lieb schwarzen Kerheit. Weil ich habe gesagt, später habe ich gekannt verstehen, als Grossenberg Plektake reden, allemal, und euch als Prozessen, ohne Papier, ohne Notiz, ohne viele kurzinke Anweisungen, was wird er tun und was wird er reden, noch war er ist gewinn allzu ausgelernt. Und ich werde gedacht haben, ein Zitat von einem russischen Poet, der vielleicht gemacht allemal haben, er von irgendwo Zitaten von einem russischen Poet, hat er die Zitat schon ausgeklieben, schon ausgelernt und alles Ding gewusst, auf auswendig Punkt, wie er darf reden. Ja, da habe ich entkommen und sagen, oh, bei ihm ist schon alles Ding fertig und bei ihm ist schon alles Ding gut. Ja, das ist verweigendig. Als die Volkspartei hat er viele gehabt, einem ein Professional, was ist herumgefahren, fahr die Wahl in Ukraine und gegangen von einem Besmetrisch zur zweiten Besmetrisch und gerät zu Eden in die Botte mit Roschen wegen der Volkspartei. Also ist das gewesen im ganzen Frühjahr nicht populär. Man hat euch in der Volkspartei sehr energisch genommen, gräten und organisieren die allgemeine Wahlen zur jüdischen Nationalversammlung, was hat gesagt, vorkommen früher vor der allgemeinen sowjetischen Nationalversammlung. Und die jüdische Nationalversammlung hat gesagt, im Namen von allen Jüden in Russland, in dem freien Russland, kommen mit der Forderung von der personellen nationalen Autonomie. Als alle Jiden in einem sollen sein, als eine Körperschaft, eine juridisch anerkannte Körperschaft, was hat ihre zentrale Vorsteher. Das ist noch mehr, wie sie gewinnt Dubnovs Plan. Das ist Gierer von alles der Plan von Dr. Zhitlovsky, als eine jüdische nationale Vorsteherschaft. Derweil ist die Lage geworden auch schwerer in Russland. Dieses ist gekommen, die Oktoberrevolution. Wie ist sie gekommen? Die Oktoberrevolution ist gewesen eine Revolution euch nicht von Arbeiter, sie gewesen die Revolution von Kronstadter Matrosen. Zu den Kronstadter Matrosen seien zugestanden hübsche etliche tausend Soldaten, wo seien Stamm auch weg von Front. In jener Zeit haben über ganz Russland sich herumgedreht, Stammsoldaten. Von wann sie angekommen, von welcher Abteilung sie sich abgerissen, mit wem sie verbunden sind, kann man nicht gekannt wissen. Sie fliegen nächtigen auf die Gassen, sie fliegen nächtigen in irgendeinem Park, also und in verschiedenste Lokalen, was sie vielleicht zufällig vernehmen. Drei Tage hat gedauert ein Kampf zwischen jungen Kadetten Kadetten heißen die, was haben sie gegrät, zu werden Offizieren. Und die Kronstadter Matrosen mit anderen Soldaten vom Front. Auf dem dritten Tag hat die Kadetten schon ausgefällt, die Munition. Sie sind gewesen eine Sache weniger. Ein größer Teil von sie hat man ausgeharrt in die Schlachten. Und sie haben vernommen den Winterpalast. Also hat sich das umgehört. Denn sie haben vernommen, der Winterpalast ist schon der größte Teil von der Regierung gewesen entlaufen. Man hat nicht organisiert, kein Schum, kein Aufstand, ein viel von Arbeiter, wie viel sie sind gewesen in die Hände von den Menschewikis. Oder sicher nicht kein Aufstand von die alle, was sie sind gewesen Anhänger von der SR. Die Teile gewesen, wir kennen die in der Stadt, die mitten von der Stadt, vielen Schlachten. Und wie bald sie haben vernommen den Winterpalast, und dann haben sie vernommen noch andere, solche zentrale Punkte, hat man weiter gegen sie den Kampf mitgeführt und mit umgeben, bis weil sie gräten, speziell die SR, haben umgeben, bis weil sie gräten, zu einem Bürgerkrieg. Aber die Bolschewiki sind uns herausgewiesen für sehr gute Organisatoren. Der Hauptorganisator von denen ist gewesen Trotzki. Punkt wie Trotzki später gewesen der Hauptsieger in dem Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg hat er allein gelernt oder kennt lernen, ist gegangen von verschiedenen Richtungen in dem großen Russland. Mit verschiedensten Losungen. Ein größer Teil von dem Bürgerkrieg gewann in die Hand von MSU, hundertprozentige Reaktionären, was sie hat so geholen oder sie haben gewollt, wieder aufstellen eine Monarchie, nicht ab unbedingt Nikolai, aber wieder aufstellen eine Monarchie und sie schießen oder aufhängen die Revolutionäre und sie gewann eine Kontrrevolution von den Revolutionären Gruppe. Sind die Gewinnung vereinigte Kontrrevolution, sind die Gewinnung schüttwische Planierung, sind die Gewinnung schüttwische Ziel und Ideal, was mit, über was mit Aufkämpfung. Und bislachweis, haben die Bolschewiki im Ganzen sich verfestigt in Petrograd, später haben sie sich verfestigt in Moskau und also bislachweis ist es gegangen. Und da ist geschehen etwas, was gewinnt sehr schwer für uns zu sein. Nachdem, wie die Bolschewiki haben schon gehabt, verhabt die Macht in die beiden Hauptstädte, in Petrograd, in Moskau, seien vorgekommen allgemeine geheime gleiche Wahlen in der Nationalen Versammlung. Und die Nationale Versammlung ist zum Neuen gekommen, im Januar 1980. Und die Nationale Versammlung hat bei Wiesen auskleiden ein Vorsitzender von der Nationalen Versammlung und auch die andere, was wir da haben, auch zu führen, die Unionen von der, die größte Mehrheit angewendet, Sozialisten revolutionär. Die Bolschewiki sind gewesen, eine ganz große Fraktion. Aber auch viele nicht, kein Drittel von allen. Sie gewinnen mehr wie ein Viertel. Sie gewinnen eine große nationale Versammlung, wenigstens 600 oder 700, wenn ich gedenke nicht, das gibt es. Aber wenn es auch zu mir gekommen ist, die nationale Versammlung, hat man sie herumgeringelt mit Matrosen. Kronstadter Matrosen, da mit verschiedenen Soldaten, was sich der Mann friert und was man gekannt zum Neuf nehmen. Und wie noch die Nationale Versammlung hat angeheben bei 13 Unionen. Und einer von den ersten Unionen, was die Nationale Versammlung hat genommen betrachtet, wenn die Frage wegen Konfiskieren Erd von den Britzen, sind wir reingekommen, Kronstadter Matrosen, um sie vertrieben. Keiner hat die gehabt für sich kein schon Gewehr. Die Mehrheit, die größte Mehrheit, hat er viele nicht gehabt, keine Abteilung von der Armee, was soll sich rein physisch stützen. Sind gekommen, ist gekommen ein kleiner Haufen, war wovolte Menschen, und man hat die Arme voneinander getrieben. Und das sind gewöhnlich mitten an Nacht. Das gewinnt öfter einer von den letzten Mal, den ich allein habe. Nicht nur ich, ganze Gassen haben geweint. Von den 60er Jahren an, speziell von den 70er Jahren an, ist gewinnt der größte Hollen. Es wird kommen die nationale Versammlung und sie wird aufstellen ein neues Leben mit einer neuen Konstitution, mit neuer Führerschaft, republikanische, freie. Und dort muss den Hollen im Ganzen zertrat. Kimmat alle, die was haben gehört wegen dem, was haben mitgelebt, die das Zertreibung, haben schon genommen sehen, als sie Indien nicht von heute auf morgen, wie man sich vorgestellt hat, sie wollen vernehmen die Macht. Nur das ist die jetzige revolutionäre Macht. Ames, man hat gehalten in den Song, wie soll wollen die Bolschewikis kennen herrschen. Sie wollen doch auch den Apparat nicht kennen, aufstellen. Sie wollen nicht haben genug Beamte. Sie wollen nicht kennen, bis zum Eufen anführen mit der Armee, was ist der Weile auf dem Front oder was tritt ab von dem Front. In jener Zeit, ist bei mir euer geboren Asamin Sofek. Nun gut, sie sind nicht gewehrt, sie sind ein Fall, sie sind doktrinär, sie verstehen nicht, was es kommt vor, sie kennen nicht die ökonomische Lage, sie wollen den ganzen Platzen umkommen, alles Ding. Aber öfter darf man doch sein mit sie. Öfter und sie, oder ab sie wird fallen alles Ding, nicht nur die neue Revolution, die Oktoberrevolution gerufen, noch die Februarrevolution. Äpfel wird kommen, eine gewaltige Kontrrevolution. Bin ich nicht einmal, nur ein Sachmal, drei, viermal, gewähnt in a großen Bienen von Zirk, was er geheißen Ermitage. Wo jeden Abend die Gewinnerversammlung von den bolschewistischen Führern, was am gehört zum Volk. Und der Hauptredner gewinnt Trotzki. Und was habe ich von Trotzki gehört? Von Trotzki gewinnt der Rede, wir stellen jetzt durch ein System von Terror. Sie sagen gegen uns. Und er gibt ein Spein, und er gibt in mir schon getrogen, also halt soldatische Kleider und er gibt also ein Reib oder so, wenn er mir sieht, sie reib. Was heißt, wir haben nicht genug Menschen? Wir nehmen sehr Menschen und leben sehr Menschen und wegstellen unseren Achaber mit einem Revolver in Hand. Sollen wir prüfen, nicht tun, was wir mit dem heißen tun. Und er solche redet wegen der Wegen Terror, die Mehrheit hat immer nicht genug gut und klar gewusst, wo das ist, Terror. Aber der Charakter von Terror ist schon gewinnt klar. Sind herumgegangen halbschickere Soldaten und Ricker Matrosen von Kronstadt. Was haben gehabt? Ein Los. Und der Losung gewinnt ein offener und ein ehrlicher und ein blutiger. Popili nasche Krobuschki, Popjom wasche. Man hat getrunken unser Blut. jetzt, wenn wir trinken Eierblut. Das gewinnen also sozusagen die größten, die verständliche Formulierung, was wird man jetzt tun. Und in der Zeit ist gewinnen also solche wilde Sachen, wie es gesagt, gewinnen Wahlen zur jüdischen Nationalen Versammlung, was es sich wahrscheinlich später sich gar keinmal nicht gekannt zu neu kommen. In derselben Zeit, ein bisschen früher, ist zu uns der Gangen die meisten mit der Balfour-Deklaration. Ich meine, wie viel ich kenne so der Monen, ist der Ring ja nicht so gleich der Gangen. Es ist dann gewinnt am Milchome und es gewinnt abgerissen. Und beschossen der Gangen die erste Klange wegen dem, hat man nicht so klar gewusst, was und wer und wie. Beschossen, man hat sich gewusst wegen dem, ist in einem von den Orten, in Haus von Krenin, ein reicher Ried, was ist gewinnt, ob noch so ständiger Hossi, gewinnt eine Sitzung von 7-8 Menschen. Sie hat die Balfour-Deklaration hat gebeten etwas was. Sie ist nie gekommen eine neue Situation für ihn. Und kiemat alle haben gehalten. Also das heißt nicht, dass es eine jüdische Meluche und es gewesen sehr zufrieden, als wird nicht seine jüdische Meluche. Es heißt, dass wir seine englische Kolonie, was hat haben eine gute Beziehung zu den Iden, was wollen emigrieren, genannt sich vor. Die Bolschewiken sind schon gewesen bei der Macht, aber man hat sich nicht vorgestellt, damit mit keinem Leben unter sich. Und das man kann die nicht haben, aber als Eid wird wollen arbeiten in der Fabrik, wird man doch ihn losen. Also sein Jeden, was sollen werden Kolonisten, wenn wir sagen, irgendwo in Ukraine oder in Weißrussland, wird man doch sehr losen. Der Porsche, der Arbeitsmensch, wird doch nicht leiden von sich. Sofkosof hat doch erst in der Französischen Revolution, der Passive, der, was es sich in der gemischten Politik gemacht hat, käme auch nicht. Gelitten und kein Mann geworden, kein Korn. Wir haben sich vorgestellt, dass es sein als eine Massenemigration. Und man hat von der anderen Seite doch gemeint, als wird sein besonderer Medines, Polen und sein besonderer und Bessarabien sein besonderer oder zusammen mit Rumänien und Litauen sein besonderer und Lettland sein besonderer. Die wegen der Dossige alle Besonderkeiten angebracht doch schon gehabt gemolten über die Deutschen, was haben gewollt mit dem zuziehen, die ortige Bevölkerung zu sich. Ist, was hat sein, die Balfour Deklaration hat geprüft, schaffen Gusbes. Wir gesagt, nun, alles Ding wird gehen, wie es darf zu sein, ist Äpfel mit werden ein jüdischer Jeschef von 1 Million Menschen. In der Welt sind damals gewesen 13 Millionen Menschen. Gemeinden sind mit Gemeinden viele noch mehr. Und das ist ein feiner, guter jüdischer Jeschef. Weil mit gerechnet, als Dieben werden doch halten mit den Engländern und die Engländer wissen, dass sie den halten mit sie. Weil die Engländer man hat sich bislang jemals nicht vorgestellt, als der erste Weltmilchome gewinnt der Unheil von dem Sof, von den Kolonien in der Welt. England hat reingeschaltet auf Fuß, England wird schon von dort nicht weggehen, ich gewinne die Meinung, weil auch das gewinnt die Geschichte von dem ganzen 19. Jahrhundert und auch von früher, auch von 18. Jahrhundert, aber wonach ist gekommen der englische Flotte und wonach ist gekommen der Sand von englischen Matrosen, ist aufgesucht dort gewohnt an englische Kolonie. Und ich bin sehr zufrieden, dass anstatt einer türkischen Kolonie, soll werden eine englische Kolonie. Interessant ist, das überzugeben, jemand, also sozusagen Meinungen. Meinungen, was haben geherrscht bei Menschen, was haben nicht gedenken Zionisten, aber gehabt, wie Dubnow allein, eine ganz positive Beziehung zu der jüdischen Besetzung in Eretz Yisrael und zu einem jüdischen Yishuv in Eretz Yisrael. Hat Dubnow gehalten, als der Haupt jüdischer Zentrum wird jetzt sein die Vereinigten Staaten von Amerika. Und als die ähnliche Zukunft von Juden, die ganze Theorie von Hegemonies von der jüdischen Geschichte, als in jeder Kufi da ein besonderes Land, was spielt die Hauptrolle, hat Dubnow geredet wegen dem, die Hauptrolle von russischen Judentum mit den 6 Millionen, was sie damals gewesen, geht da weg. Russland wird in der Sache trotzdem zerfallen, aber der Pfarr hebt sich an die Hegemonie von Eden in die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Zionisten haben anders Schuld genommen, dem ganzen Balfour Deklaration. In sehr Wahn zu der jüdischen Nationalen Versammlung haben sie mehr nicht agitiert, da viele versichert, dass sie vielleicht abdrucken den Nussrecht von der Balfour-Deklaration und unterschreiben, stimmt für einen Zettel Nummer Asaunasa. Das sind gewähnt, was ich zu sagen, noch in dem jüdischen Leben. Der Wahn ist in dem jüdischen Leben gewähnt, kollerlei Sachen nicht. Noch früher unter Kerski hat Ukraine jemand geschaffen, eine eigene Meluche. Und in Ukraine gewann ein jüdischer Minister, der erste jüdische Minister gewann von den Wachpisten, oder sagen andere jüdische Ministerin. Bis die ganze Indien mit Ukraine ist vergossen geworden mit jüdisch Blut in dem Jahr 1919, in der Zeit von dem Bürgerkrieg, haben alle, wer es hat noch gekannt, hat gemacht Pogromen auf Jid. Und noch etwas, ein Punkt, was wir wissen, und was in dem Kind schon sagt mit euch, die Bolschewikis, haben in einer Sache Fallen gemacht, Pogromen auf ihn. Weil Sofkosov sind an beiden Seiten, über die Kontrollisten, über die Bolschewikis, gewähnt genug Opfer, genug kollerlei Banditen. Was bei jeder Gelegenheit haben sie früher von alles gewollt räumen. Und nicht nur räumen, euch hargenen, euch vergewaltigen. Aber das ist schon gewesen in 1919, wenn ich allein bin schon gewesen, abgeteilt und abgerissen von sich. Interessant euch, als ein Teil von meinen Limudien haben sich verstärkt in letzten Jahr. Auf den höheren Kursen, oder wie es im Geissen, höheren Kursen von Baron Ginzburg, habe ich angegeben lernen bei Noch Emetzen. Der Noch Emetzen, bei dem ich angegeben lernen, hat geheißen Dinaburg. Er gibt ein junger Professor, oder wir sagen, wie mit das damals gerufen, mit einem anderen Namen, ein junger Gehilfprofessor von Geschichte, Dinaburg. Laut seiner eigenen Überzeugung ist er gewesen, jemand ein Territorialist. Eders ist schon gekommen die Revolution, eders ist gekommen die Balfour-Deklaration. Weil die Balfour-Deklaration hat von sehr rassen Menschen gemacht, Zionisten, speziell von denen, was ein gewesen Territorialist. Bei ihm habe ich gelernt in einem Seminar. In einem Seminar, was ich gewaltig interessant. Ich habe schon ein bisschen jemand gekonnt von Talmud. Und das Seminar ist gebaut auf dem Talmud, auf dem ältesten Teil vom Talmud, auf Mischne. Das Seminar gewinnt Proben der Gehen, das jüdische, innerwendigste jüdische Leben, Leuten, was mir kennen, der Wissen von Mischne. Er hat gehabt 5 oder 6 Talmidim, die gekommen und schmusen, die offizielle Sprache gewinnen nach als Russisch, aber mit Gerät ein bisschen Hebräisch, mit Gerät Jiddisch und die alle Texten sind dann gewinnen Hebräisch. Hat man gegeben jedem einen, um zu schreiben an Arbeit. Ich habe sich ausgeliehen an Arbeit, Smiche in der Zeit von den Tanoien. Smiche heißt das sozusagen die offizielle Recht, was mir gibt. Mir hat gegeben Recht auf 3 Sachen. Zu sein ein Lehrer, zu sein ein Richter und zu kennen sein Ämter, was befreit einen Menschen von einer Schwur, was er nimmt auf sich. Das ist gewesen ein höherer Madreger. Lass mir sagen, etwas ähnliches zu den 3 Madreges jetzt, lass mir sagen, die akademische Madreges. Mir hat der Ringer verhabt und ich habe angeschrieben 3 Viertel Hebräisch, 1 Viertel auf Russisch. Meine Arbeit wegen dem. Ich kann nicht sagen, dass es bei uns gewesen eine wissenschaftliche Arbeit. Es ist gewesen eine Arbeit von einem jungen Menschen mit einer Sachfantasie. Es ist dort nicht gewesen ein einziger etwas Ersatz, das man kann zuziehen oder man kann verbinden etwas mit Legendes wegen dem oder jenem Tane, habe ich es ständig ausgenutzt und angenommen die Legende. Nicht wie keine Legende, das kann sein, sie drehen dem Abrekel eines oder nicht. Und ich habe hier ein bisschen reinfantasiert in dem. Zwischen die Tanoim sind dort 2 berühmte Persönlichkeiten, was keine ruft sie nicht reden. Mir geht über ihre Ausdrucken, ihre Meinungen, ihre Kriegereien mit anderen Tanoim. Aber keiner wird keiner nicht angerufen Rebbe. Einer heißt Ben Säume, der andere heißt Bernase und so weiter. Hab ich so gemacht, die Theorie. Müsste mir öfter was anderes euch gemacht. Das ist eine Arbeit nur mit Zitaten von Mischne. Auch schon Zitaten von anderen Menschen, was haben sie vernommen mit Forschen, die alle Sachen. Als Ben Asse und Ben Säume haben nicht bekommen kein Doktorat, lass mir sagen, den Titel Rebbe, weil sie haben nicht geglaubt in jener Welt. Die Bruschen, das ist die Richtung von der Alatanoim, das ist wenn am in Orden, mir gedacht, umgenommen werden in dem Orden. Und man hat in dem Orban angenommen werden in Orden, habe ich mich geholfen, ausgetragen, hat man gedacht, schwer, als man gelebt in jener Welt. Meine Reihe habe ich genommen, ich weiß, um wann ich gekannt habe, viele von der Herr Gott. Wie es kommt, der Herr Gott, wie wir so kennen, so da nicht abschlafen, sind wir ganz scharfsinnig. Und ich habe angeschrieben an Arbeiten, ich bin gewaltig zufrieden mit der Doskarade. Und die Bolschewiker sind schon gewesen bei der Macht. Der ganze Institut für den höheren jüdischen Lernen ist schon gewesen, ein bisschen gefallen. Aber wir haben uns auch vernommen mit Arbeit auf dem. Weil ich bin doch gewesen noch ein ganzes Jahr unter die Bolschewiker. Und mit dem haben sich vernommen. Ich habe übrigens die Arbeit in einer sehr stolzen, Freund meinem, dem Gehilfprofessor, was hat geheißen, die Marburg. Und ich habe mehr die Arbeit von ihm zurück nicht bekommen. Er ist derweile gewesen entlaufen von Petrograd, er ist entlaufen in Kiew. Und wir sind entlaufen das erste Jahr von den Kommunisten in Petrograd erhäuft, weil mit mir gehabt was zu essen. Man hat gehabt Geld, mit dem ich kämpfe. Ich habe ich keinmal gekannt gefunden und gekannt gefunden meine Arbeit. 30 Jahre später, in 1947, bin ich zusammen mit Dr. Duschkin gefahren auf einer Weltkonferenz für jüdische Erziehung in Jerusalem. 1947 war es gewesen. Kommt Duschkin und ich herein, wir haben verspätet zu der ersten Sitzung, wir sind gekommen und verspätet zu der ersten Sitzung. Kommen wir beide herein. Beim Präsidiumtisch ist zwischen anderen gesessen der Dinarburg. Der Dinarburg wird schon geheißen, wenn Dinarburg hat geheißen Dinar. Läuft darunter vom Präsidiumtisch der Dinarburg, kommt zu mir, drückt die Hand und ruft mich Judah Mark, also Judah Mark, ich hab eure Arbeit gelassen. Ich hab es gelassen, eure Arbeit in dem Museum von der Misrach-Sprache. Wenn es ist, man sorgt euch nicht, wenn es ist, hat er mir zuerst gefallen, hat er auch mal fertig ein Doktorat. Er ist gewesen später der erste Bildungsminister von der Regierung. Oder er ist der zweite, der erste gewesen Cäsar und auch damit gewesen Dinarburg. Dinarburg hat jetzt den größten Namen von einem Geschichtsschreiber und er hat das Bücher geschrieben und der Rieger hat er angeklebt. Dokumenten und geschichtliche Materialien, aber es war sehr gut und sehr fein. Ich bin gewesen bei ihm. Er hat mich erkannt, jetzt noch einmal. Ich bin gewesen bei ihm in 61. Später bin ich gewesen einmal, jetzt ist es sehr schwer, schon zunächst zu reden, sich mit ihm. Er ist schon 89 Jahre alt, meiner Lehrer. Und sie da etwas, was ist für mich eine Chicago interessante Sache. Er hat geschrieben Seine Sichreunis. Ist im zweiten Band von Seine Sichreunis da. Also da hat er Talmud, was hat geheißen Judah Mark. Und der Judah Mark hat geschrieben für ihn eine wichtige Arbeit. Und der Judah Mark ist ein interessanter Talmud und so weiter. Das ist sehr schickabel, sehr fein. Ich habe auf dem Gebiet noch dem Kämen mal eben weiter mitgeschrieben. Mit Zimbergen, bei Zimbergen sich lernen unter die Kommunisten, ich bin sehr schlecht, sehr schwer. Er alleine hat gern gegeben Lektionen. Er hat weiter gearbeitet, hat am größten Werk sein in die Geschichte von Literatur bei ihm. Aber wie dachte ich, es ist schon kein Termin nicht gewesen, es ist kein Geld nicht gewesen, es sind gehalten worden voneinander, fallen sich die ganze Institution. Euer Dubnow hat nicht gekannt mehr, als so systematisch seine Lehre, aber es ist gewesen genug, was haben gelernt hat, wie zum Beispiel der Dinabe, was ist später geworden, Dino. Es ist geworden unter die Bolschewikes. Ist geworden sehr schwer zu lernen in der Universität. Kommen auf Lektions, nicht ich hab gewollt, nicht ich hab gekonnt, werden mit uns sind alle andere Sachen. Aber ich will einmal abhitten, als jeden Semester soll sich früher verschreiben auf Kursen und später soll ich kommen gehen, halten ein Examen auf Kursen. Ist in der Zeit von der, des gewöhnlichen Kerns gemacht. Und Gorsam, ohne von den Bolschewikes, hat man es noch erkennt durchführen. Aber was weiter ist geworden, schwerer. Erstens, gewisse Sachen habe ich noch erkennt durchführen. Ich habe erkennt verändert, meine Markus, was hat geheißen. Auf dem Gebiet von Linguistik sehr wichtigen Kurs hat geheißen, die Vergleichsgrammatik von der indoeuropäischen Sprache. Es hat sich mir verwirrt, mitten darin weisen, als ihr darf nicht kein Examen mehr auf Deutsch und ich habe abgegeben. Also ich darf nicht Kursen auf Deutsch, aber ich gebe Examen auf Deutsch. Aber Bescheid ist gekommen zu anderen Limudim, speziell, was er gar zu tun mit Geschichte, jede Sache gewinnt schwerer. Die Sache gewinnt schwerer, weil die Professoren von Geschichte sind gewinnt mehr aktive Menschen, sind gemacht alle gewinnt Konstitutionalisten, Demokraten, das heißt Kadetten, und sie haben angegeben, was gehört zu einem Pläuer. Es ist wieder gewesen mir sehr interessant, die Gorrechte, die was an der Fehler gewesen ist, absolut recht, da viele Schwarzmeniges gemacht, sie haben sich nicht gerührt von oft. Aber ob sie gewesen haben, was sie gab, Neigungen zur Revolution, oder haben sie, was sie gewesen, aktiv in der politischen Partei, nicht in der Kupische, ist ein bisschen weiß am Plauf. Heute mehr hat er nicht gehabt, verhabt früher. Und weiter ist, der Geurl von der Sach ist gewesen sehr schwer. Der männlichste Professor von Geschichte ist bei mir gewesen Kareje. Ich habe bei ihm gelernt, alle Jahre, angeheben, einmal schon mit dem Proseminar, von welchem ich erzählt, wegen Drang nach Osten. Nachdem haben wir vernommen sich mit dem Arum der französischen Revolution, mit den Lettern der Kaschedach, so heißen sie, du gedenkst noch, die Briefe, was mir hat mitgegeben, die Mitglieder von Nationaler Versammlung, wie sie sollen sich führen. Gedenkst mich so von den Briefen kennen, gut studieren, was sie gewähren, die alte Orte. Das ist die Cahiers de Danse. Wie? Die Cahiers de Danse. Bei dem Prozess habe ich eigentlich ein bisschen zugelernt Französisch. Ein anderer Mal haben wir gelernt, ein ganzes Jahr haben wir gelernt, was ist der Unterschied gewesen zwischen Jakobine und Girondisten. Wir haben genommen ein Historiker nach dem zweiten und gesehen, jeder eine hat eine andere Meinung. Und wir haben Ruft vergleichen die Konstitutions, lassen wir sagen Condorcets Konstitution, Robespierres, haben wir gesehen, der Unterschied ist ein ganz kleiner zwischen den beiden zwischen den Projekten, also sagen von Konstitutions, aber angenommen ein bisschen. Und bei den Karrieren, ich gebe ein Jahr, wenn ich jeden Sonntag in der Heim kommen bei ihm. Er fliegt jeden Sonntag in der Heimkommen bei ihm, hat gerade sein Seminar bei sich Sonntag. Und seine Aneinigel fliegt uns geben Tee mit harten Kicherlöch, etwas so solche. Und er gesessen und gerät wegen. Ach, ich dachte, das gehört wegen dem Unterschied zwischen den Jakobiner und Girondisten. Ist hart von meiner Wegform. Das gewann ihn so 1918. Es war ein kalter Tag. Ich glaube, es war am 1. November, auf November. Es war die Gassen waren bedeckt mit Schnee. Es war kalt. Ich sehe, in erster Perspektive kommen sehr oft auskommen zu gehen, weil die Gassen, welche mir gewöhnt, die lange Sadova, vielleicht hat es geendet mit Nevsky. Und auch viele haben fliegt vor mit dem Tramwai bis Nevsky, fliegen das überweiten aufeinander Tramwai, auf Nevsky Prospekt schleppt sich der Karev hat sehr schön ausgesehen mit so einem runden Bohr, das hat gemacht, ganz schön, dann sagen wir, fein gestanden, schleppt sich an eingebeugene, in einem zerrissenen Pelzl. Das hat nicht Bekieden getragen, die zu wissen, ein Pelzlach, weil es gewinnt gefährlich zu gehen in einer guten Pelzlach, die können wahrscheinlich von dir heraufnehmen. Hat er geschleppt in einem kleinen Schlitterle etliche Stücke Holz. Ich habe gewollt helfen, hat er nicht gewollt. bei einer Sammel, letzten Examen, es ist mir rausgekommen, abzureden mit einem Professor, er soll kommen in die Universität, ich will kommen und ich will mal mein Examen. Weil die Examen sind allemal gewesen, mündliche Examen, mündliche Fragen. Ist wie ein Kurios, wie ein wilder Kurios, die zwei letzten Examens, was ich habe abgegeben, ist eine gewesen, die Geschichte von der Pravoslavner Kirche. Und ein zweiter Examen gewesen, die Geschichte von Byzanz. Mit einer so verschiedenen Namen, mit verschiedenen Daten. Später habe ich gedacht, was habe ich mir all diese Sachen gedacht. In Petrograd leben ist geworden als schwerer und schwerer. Es ist gewesen eine Emission, eine echte Anarchie in der Zeit. In den ersten Jahren unter den Bolschewikis. Früher von als hat sich umgegeben am Reflekt als Soldaten, was die Macht hat geschickt, Achtung geben, auf die Gassen, auf Ordnung, pflegen Befall, Lagern vom Brampf. Und uns gab es denn die Lagern vom Brampf. Geschickt hat man sie alle mal, eine soll die alle Brampfens zergiften. Es sind dort Fässer brampfen, zerbrechen die Fässer, also der Brampfen ausreden. In das Bild gewinnt oft so schrecklich. Menschen pflegen sich Wangen auf der Gas, die zu kennen, vom Schmutz, ein Lektor, ein bisschen Brampf. Das Bild ist ein Samenstreckender und Abschlussdecker. Und andere pflegen Poschett nehmen und voneinander teilen. Sich und die alle, was Kuba bestehen, herum, voneinander teilen Brampf. Und damit geschickt eine zweite Abteilung, glaube ich, sagen, zu tragen die erste und machen ein Stück lang, pflegen die zweite Abteilung auch zu stehen, zu die, was pflegen trinkenden Brampf. Zusammen mit trinkenden Brampfen pflegt man sich schlafen, pflegt man sich sterben und man kann sich schießen. Und es ist eine kleine Zeit, wenn mit einem Kindungen ein Gas und nicht hören kann, Schießerei. In der selben Zeit hat man unnassob gerabet. Ein Mensch hat gekannt, ein Reus ging in Gas und kommen nach Hause, aber viele, wenn es ist gewesen, ein kalter Tor, ging unter Reus. Und das sind wir Raben bei Nacht. Abstellen, im Äußern, und sagen, geh. Und Menschen, was gehen vorbei. Jeder ist daher sein Leben. Wo hat man gegessen? Weh, was man hat gegessen. Und ich pflegte einmal kriegen, trockene Arbeitslach. Oder die grüne Arbeitslag, das gewinnt eine große Jonte von den Mama, die könnte machen, eine Suppe und so weiter. In den letzten halben Jahr pflegt jeder einer kriegen, ein gewisser Teil von Bräut, mit angeheben von einem halben Kilo, oder muss ich sagen, ein Viertel Kilo, oder mal viel weniger, ein Viertel Kilo Bräut, und vier trockene gesalzene Fischerlach. Das ist gewesen. Ich gedenke einmal zusammen mit meinem Bruder Mendel, ich habe mit meinem Bruder Mendel sehr ernannter. Mein Bruder Mendel ist geboren, ist zugestanden geworden, dass der öchertechnische freiwilliger Arbeiter in der Volkspartei. Mir sind wiedergeboren Brüder. Und es ist eigentlich, sind mir jemals geboren Brüder, weil bis jemals habe ich kein Mann, die mit gehabt vor die Augen wie ein Bruder. Nun, wegen dem Bruder Israel, muss ich auch schon erzählen. Schlägt man das Essen, man ist ständig herumgegangen, hungrig. sind ein gewöhnliches System, als 5:35 kommt man nach Hause, essen, Bachelor. Unabhängig von dem, wo man ist und wo man dreht sich in die Gassen oder wo man tut. Ich habe viele Käschenes mit Kerenkes. Das ist, wenn man weiß, von 40 Rubel und von 20 Rubel. Aber die, das ist ein Wert, ich merke, im Wert nicht gewesen. Die einzige Sache, was ich habe jemals gekannt, kaufen, ich gewinne Bücher. Bücher sind gewinne spottbillig. Und ich habe sich angekauft, die alle Bücher, was haben mich jemals interessiert. Aber Bücher, was haben sie da mit Geschichte? Bücher, was haben sie da mit Linguistik? Und sehr sehr Bücher, was haben sie da mit Philosophie? Was, das hat keiner nicht gekauft. Und sie waren so billig als größer Werk von Dissertatis, vernichtet gesundes. Das ist für 20 Rubel, das hat kein Wert mehr gehabt. Oder auch wieder so geheißen, es kostet 100 Rubel, das ist auch kein schon Wert mehr gehabt. Wenn die Bücher alle waren erzählen, später beschloss ich herausgefahren von Petrograd. Menschen haben begonnen an zu laufen, Menschen haben Mäuer gehabt, ihr zu reden schon gegen die Bolschewikis, und sie gewinnen ein einziger, was hat gerade gegen sie, dass sie wieder gewinnt oben auf. Er hat nicht gewinnt, käme auch kein Volksredner. Aber jemand in den ersten Jahren an der bolschewistischen Macht ist er geworden, der Redner. Und interessant, die jüdische Wacherin, was sie seinen geworden, die Herrscher von dem jüdischen Kommissariat, pflegen kommen ihm her. Und ein paar Mal hat ihn geprüft hier mit dem Debat. Die Bolschewikis, haben nicht gehabt, jemand kein genug leidische, hoschewe, jüdische Sozialisten, sie zu machen für die Kommissaren in der jüdischen Union. Hat man genommen und sie haben gefunden bei sich in Partei, wie alte Mitglieder, einem gewesenen Geschiebebocher und seinem Gehilfe, sie sind das geworden, die Kommissare. Und sie haben gar größere Herz verdorben, mit Sicherheit, nicht ungerührt, sicher hat man ihn gechebet, aber er gewinnt der, was... Sie gewinnen an solchen wilden Sachen. Man hat noch gelost, der Volkspartei herausgeben, ein Wochenblatt, was hat geheißen Volksblatt. Ein Wochenblatt. Mit Artikeln gegen die Bolschewikis. Sie haben wie ist ein Emissatz von den Kommissaren, also der Mond wegen dem haben sie gekommen mit konfiskierter Nummer, mit mir nicht gekannt herausgeben. Es ist gewesen ein hübscher Chaos, und in dem Chaos hat mir gekannt, ich hätte erzählt, wegen sie, ich hatte Schikabowitz. Sie ist gefahren sehr, ein größer Schnell. Hatten genommen, ist mir gegangen von Haus zu Haus und mit dem jeden Haus genommen, ein Menschen, er soll rahmen den Schnee. Ich bin hier gerade gewesen daheim, hat man genommen mich, mir soll gehen rahmen den Schnee. Ich will gegangen rahmen den Schnee. Aber sehr systemisch nehmen die Menschen, ein Weg für ihn, ich weiß, 5-6 Kilometer, rahmen den Schnee. Und bringen, wer weiß von wann ein anderer Mensch erst im Rahmen dem Schnee leben und sie sind die ähnliche Organisation. Sehe ich, mit darf Rahmen dem Schnee, was bin ich weg zu sich im Büro, im Lagata-Büro, im Lagata-Office, genommen ein Blank, was sie angeschrieben auf jüdisch-jüdische Volkspartei und sie angeschrieben auf Russisch, Jevreiske, Narodnaya Partia. Das kannst du genug zu verstehen, was es ist. Und angeschrieben auf eine Schreibmaschinke, auf Russisch. Als ich bin sehr nötig für Jevreiske, Narodnaya Partia und darüber bete ich dem Kommissar, mir war freien von gehen, rahmen dem Schnee. Bin ich mit dem weg, dort muss er wohl gewinnen der Polizei, eine Abteilung von der Polizei und jetzt gewinnen der Kommissar. Guckt er auf dem Bild. So fragt er, was ist für eine Partei? So, das ist ja jüdische Volkspartei. Volkspartei, oh gut, fein. Warum nicht mehr? Меньшевики? Сказал, нет, не меньшевики. Шрайбт он, да, задал на генераму душно. И он говорит, что это один сойме Абдарвелл. Меньшевики. Es ist genommen wären uns allen klar, als sie nicht kein Ort Peterburg. Wir darf von Peterburg wegfahren. Nicht als eine Porsche Sache, aber es ist geworden schon eine litwische Republik und es ist geworden eine lettische Republik. Und wir sind gewesen früher in Libabe, Eider, wir sind gewesen in Palonge. Und Palonge jemelt auch gewesen Kurland der Gebirge. Aber klar, unsere ganze Mischproche hat gekrungen, hat der Leuven nicht wegzufahren. Ich hab nicht gewollt wegfahren. Mein Teine ist gewesen, ich hab allkimat, als Ding, was mit verlangt von Endigen, was mit verlangt von Endigen Universität. Ich kenn gefühlt noch zwei oder drei Professoren, aber die Examens, was ihr da fragen, gibt's zum Sof. Kriege ich einen Status, ich habe geendigt der Universität und ich habe mehr wegen dem nie dürfen sorgen. Aber der Tate hat beschlossen, nie da wegzufahren. Er hat beschlossen, nie da wegzufahren über sehr erpuschte Süde. Er hat gehabt als Sachkunden, wenn er hat verkauft, im Eschach von den Jahren, was mir umgewollt, Scheuere. Sie konnten sein gewinn ehrliche Menschen, kümmert alle Karaimer. Interessant, das gewinn Beschäftigung von Karaimer, Handel mit Tabak und mit Pipkes und noch was auch so. Hat er beschlossen, was heißt, er hat kommen, gehen, ganzen und Geld und so weiter. Er hat aufmachen, hat ein Teil von den Scheueres. Und er hat aufmachen, hat ein Teil von den Scheueres, hat er kommen ein halbes Jahr später, hat er kommen ein Jahr später. Ich bin gewinn an der Leichen gekannt, die Mama mit den alle Kindern, auch mit dem Kleinen, mit dem Ingo, was gewinn auch ein Kleinen Ingo. Und die Mama, was ich schon gewinn, nicht gesund. Was heißt, ich muss vor. Und von der anderen Seite habe ich gedacht, wer wird, wenn es sie sein, erkennen, ein Attestat, was sein untergeschrieben, ein Kommissar. Bin ich gefahren mit der Mischproche. Wir sind gefahren nicht in kein Waggon, sondern wir sind gefahren dort, wo man fährt Pferd oder wo man fährt, aber es ist da eine Aufschrift, 8 Pferd oder 40 Menschen. Es hat geheißen Tepluschka. Dort hatten übergeführt Scheure Salomon. Und inmitten gewinnt ein Nebel, was man gekannt heizen, da hat es gewesen, die Pluschka vom Wort, Tjopli, ein Warmer. Hat man dort noch reingepackt, alle unsere Sachen, das ist nicht allein, haben wir es also reingepackt, alle unsere Sachen, uns, mit, zusammen mit dem Vätersmischbocher, was sie gewinnt, ein Teil von uns, noch etliche Mischbochers, bis es sie geworden, die 40 Menschen. Und mir hat uns der Leib der Ausfahrt. Eider, mir sind herausgefahren, ist gekommen, ein größer Club von mir persönlich. Der größer Club von mir persönlich ist, mit gelassen alles Ding herausführen. Jemand, der mir gewinnt, als Reposten, wir haben gehabt, verstehst du mir nicht, ich kenne vier Mädel. Die Mädel, was sie gewinnt, wir haben gehabt, in Peterborough, als ein guter Mädel, geblieben, klar. aber Lamir Song, alle Wäsche, alle Kehlen, die alle Sachen hatten gekannt, mitnehmen, mitführen, das hat das Gewehr eingepackt und so weiter. Und dann sagen wir 11 große Kasten. Und mit 11 große Kasten seien gewinnen meine Bücher, was sich bon gekauft. Im Mäscher von den letzten Jahren, im Mäscher von den letzten anderthalb Jahren, eine ganze Bibliothek, 9 to 2,000 Bücher. Große, große 11 Kasten. Einer mit gedachter Backform, die Kasten sind schon gewinnen, nicht ohne genug Schwierigkeiten reingepackt in den Waggon. Ich schon gesessen auf die Kasten, sind gekommen, ein Vorsteher vom Kommissariat, vom Ebbeser Kommissariat, kontrollieren, was mir führt mit sich. Haben sie gesehen, die Kasten mit den Büchern. Haben sie gesagt, seh der Leuten nicht, man soll herausführen, Bücher von Russland. Jetzt kommt die Zeit für Menschen zu sein frei und zu studieren, wenn sie ausfüllen Bücher. Tormen kann Bücher nicht ausfüllen. Sie haben nicht gedacht, wegen dem, das ist ein Populärbuch oder ein Buch, was alle kennen, oder es ist ein Bücher Torsten nicht ausfüllen. Geprüft sagt, nehmen Dinge mit sein. Es gewinnt, du willst nicht. Komm mit uns im Kommissariat, mediale Kassen. Bist du schon voneinander bleiben, was für ein Vogel du bist. Herr Klaus hat zugenommen, die Tassige, alle Kasten mit den Büchern. Er sei geblieben von jener Kuffel bei mir 3, 4 Bücher. Die 3, 4 Bücher, was seien geblieben, seien gewinnen die, was seien zufällig reingepackt geworden zwischen Wäsch oder zwischen Kehle. Aber die, was haben gehabt, noch Bücher, die größte Kassen, die werden alles. Es ist gewesen, also zu sagen, ein größer, größer, schwerer Klapp. Nicht nur die Bücher, was ich habe gehabt beim Studieren, nur dann allerlei Bücher. Gehabt wir also zu sagen, eine Bibliothek. Sich gesegnet mit Menschen hat man schon nicht gekonnt. Gemacht alle von meinen Freien sind gewinnen weggefahren, der Rücken ist man gewinnen weggefahren in Kiew, zu der nationalen Autonomie in Ukraine. Und im Dezember, sie gewinnen in die erste Tag von Dezember, sind wir rausgefahren, wir sind gefahren, dachte ich, den Weg, was wir darf machen, in einer Nacht, und ich dachte, sind wir gefahren, dachte ich, eine ganze Woche. Wir sind gekommen in Riege. In Riege ist schon gewinnt eine Macht, eine Lettische. Man hat zugenommen von uns, die alle, die Pässe, was man gab, die Russische. Und mit uns allen gegeben, latwische Pässe. Und ich habe aufgehört zu heißen Mark, und ich bin geworden Marx. Weil auf Lettisch, kein Substantiv, kein ein Wort, sich nicht endigen auf P, auf T, auf K, wie es heißt, Mark, wer ist Marx? Weil später, als ich mit Fundland gekommen lebte, bin ich nicht geworden, Mark. Ich bin gekommen mit meinen lettischen Dokumenten, bin ich geworden Marxas. Und ich bin gewesen Marxas, bis ich bin gekommen in die Vereinigten Staaten von Amerika, ist mein offizieller Name gewesen Marxas. Das ist gewesen in 1918, gekommen und den Taten mit ihm. Die Mama ist gekommen, der Vater ist gekommen und unsere Sprache hat zerbast. Der Vater hat gerade ein Haus mit 4 sehr großen Tieren. Wir haben sie übersetzt in ein Tier von dem Vater. Wir haben später Jogi kennt, nie die Kinder übersetzen, sondern übersetzen andere Tiere. Sie waren sehr gering, ja, und sie kriegen Tieren. Und eigentlich ist gewesen, eigentlich hat die ganze Sprache wart auf den Taten. Das wird euch auch bald kommen. Der Tat ist aus Gichen nicht gekommen, weil er ist arrestiert geworden und er ist gemacht ganze 2 Jahre abgesessen in der sowjetischen Tfisse. Wir sind gekommen in Libave. Und das gewesen anheben 1990. Ist das gut? Der Weg hat sich gezeugen, am Stamm 10 Tage und öfter mehr wie 10 Tage. Und ich habe gerade genug Zeit betrachten, mit was ich bin gekommen in Petrograd und von was ich vorweg von Petrograd. In allgemein bin ich gewend zufrieden. Ich bin gewend zufrieden mit dem, was ich aber sage, sich zugelernt auf verschiedenen Gebieten. Auch viel auf dem Gebiet von Talmud, was es in meiner Pläne käme, nicht gewesen. Was noch mehr bin ich gegen zufrieden, was ich habe gehabt, eine Gelegenheit, Poschet sich zu bekennen und gucken von ein bisschen an der Seite, weil ich gewinne der Jüngere und der, was sie nicht gewinnt, im Ganzen nachher. In der Tätigkeit von so vielen verschiedenen Menschen, von so vielen verschiedenen Kreisen, ein Kreis, was von einer Seite dann auch im Stief, was es gewinnt, der das Samen verbrennt, der Rittisch ist, und ein zweiter Kreis, was es gewinnt, Grusenberg, was hat kaum verstanden Jiddisch, aber reden Jiddisch hat er nicht gekonnt. Ein Kreis, was ich habe auch nicht als Sachar der Mond, ich habe nicht der Mond der Kreis von den jungen Essern, ich bin nicht der Mond als der Kreis von der Gruppe, was geprüft machen, der erste terroristische Akten gegen die Bolschewiki. So, man kennt das so mit der Welt, was ich bin gewesen, an jedes von einer solchen Größe geschehen ist. Und von dem, was ich sich allein gefühlt, dass ich meine Lehrjahre können schon sein vorbei, ob ich will, also ob ich will. Und ich habe sich zugeguckt zu den verschiedensten Sachen. Wie ich vierte Sitzung, wie ich vierte Debatte, wie ich prüft, beweisen an eigenem richtigen Standpunkt. Es ist gewöhnt von mir, als ich nicht nur Jahre von kleumerste Tätigkeit, halber Tätigkeit, aber Jahre von Lernen sich und nicht nur von Lernen sich, was man meint von Bücher, nur Lernen sich von Menschen, Lernen sich von Leben. Es gibt getroffen sehr interessanten Menschen, wie es gewesen Kalmanowitsch. Wegen Kalmanowitsch ist es genug zu erzählen, alle Kuriosen von der Welt. Unsere Gruppe, wie ein Beispiel, unsere Gruppe hat einmal gerufen, Kalmanowitsch, er soll halten eine Lektion ab der Thema, was ist gewesen, eine von den Grundthemen von dem Dubnowism, wegen der Einheitlichkeit von der jüdischen Geschichte. Es ist eine Linie, es ist eine Entwicklung. Das ist auch ein bisschen Poschett, wir kommen mit verschiedenen Standpunkten. Ist er gekommen und gehalten eine Lektion, Punkt verkehrt. Von was? Er sagt, er ist gegangen und er hat getracht, was wird er reden, hat er sich zu dem getracht. Das heißt nicht, dass morgen wird er getracht, anders. Aber das heißt, dass er hat ständig getracht. Und er ist gewesen, ein Mensch von außergewöhnlicher Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und Offenheit. Allerlei verschiedenste Meinungen, so als ein Mensch wie Stief, was hat für sich allein ausgearbeitet, als ein schönes Stil in Jiddisch und sogar nicht gewinnt, als ein Poschett jemals das zu tun. Und scharfsinnige Menschen, die verschiedensten Menschen. Ich bin gewinnt zufrieden mit dem, was, mit was ich vorweg. Und ich getracht, das Ort hebt sich an, für mich eine neue Kufe in einem neuen Land, mit, was Hals gestützt in Bäumen. Und auf dem anderen Tag, einer mir haben noch ausgepackt, habe ich angehalten, sich zu vernehmen mit was? Mit organisieren eine Volksparte. Wie organisiert man eine Volksparte in einer Stadt wie die Barbe, wo sie gewinnt an erich 19.000 Tiden, nicht mehr wie da, aber sie gewinnt konnte ja die ganze Stadt, es gab noch 100.000 Menschen, sie gewinnt 19.000 Tiden. Die Stadt ist sehr gelitten von der Melchome, weil sie doch gewinnt eine Hafenstadt, sind noch vernommen geworden von den Deutschen. Und so werden sie kein Spielen jene Rolle, was sie gespielt. Ich bin weg in ein Besmedrisch von die Balmaloches, der Ricke vom Schneider. Gekommen zu sehen und gekannt reden mit sie, mit dem Loschen von Mendelmechersport. Als sie seinen die Klatsche, aber auch mir reit, als sie werden unterdrückt, ich von, und gewinnen unterdrückt, ich von der zarischen Regierung, von der russischen Regierung, von der geuischen Macht, von dem, was sie haben mit Wieselbe gerecht, und gleichzeitig unterdrückt von den Balabatim und von den Geldsäcken und von den größeren Sochrim und so weiter. Und ich habe gesagt, sei Ort, ihr bin gekommen zu euch, mir zusammen, sollen es bei. Wir sollen auf bei einer jüdischen Kirche, wo ihr wird vier. Sie gewinnen eine besondere Abteilung von den Katzowim, bin ich weg zu den Katzowim und gerät mit den Katzowim. Und ich habe auf meinem eigenen Körper jetzt erfüllt, wie macht man das sozusagen eine Partei? Und gehört, ohne Hänger. Und genommen von seinen eigenen Führer und sie gemacht, also wie gewisse Lieutenanten für sich, Lieutenanten für sich. In derselben Zeit ist gekommen Salmenefreuken, was ich habe mal ein bisschen gekannt, in Petrograd ist er gekommen dahin. Und er hat gefunden schön ein Stückchen bunt und zusammen mit den Friedrichen, was er dort im Gewehr geschaffen hat, eine große Gruppe vom Bund. Eine kurze Zeit nach dem, ich weiß ein paar Wochen nach dem, haben wir zusammen geschaffen einen Club, was mir im angerufen Peretz Club, was ich bin in sehr feinem Ort, leben ja nicht weit von Jahren, sehr schönem Ort, geschafft war Peretz Club. Und wir haben durchgeführt, wir haben uns beteiligt in Wahlen, in die erste Wahl, was einen gewinnt, zu der Stadtverwaltung. Jemand ist schon gewinnt, die deutsche Revolution, die deutschen Soldaten haben gehalten, wir weggehen, andere sind weggegangen, andere sind geblieben. Dort ist so ein bisschen Umordnung zum Sof von der ersten Weltmacht. Und sie gewinnt Wahlen in der Stadtverwaltung. Der erste auf unserem Zettel gewinnt einer Ida Becker. Wir haben ihn genommen auf dem ersten Zettel davor, weil er gewann bei uns der Einzige, was hat gut gekannt Lettisch. Und der zweite auf dem Zettel bei mir gewann. Und es ist noch nicht gewann, dass heute Mai gekommen ist. Es gewann, dass es erst April, wenn ich habe mich getan, es ist April. Dann habe ich mit ihnen zusammen mit jenem geboren, ein Mitglied von der Stadtverwaltung. Und sein Mitglied von der Stadtverwaltung jemals gewinnt sehr Sach, schön zu lieb dem, was Riege gewinnt abgerissen. Und Libave gewinnt ein Stück Meluche für sich. Und in Libave jemals gehabt gekommen, die rechtlich von einer nationalen Versammlung, was die Letten haben gewollt schaffen. Klar, ich bin ein Mitglied von der Stadtverwaltung. Verschätzt auch die alle Sachen, was man gedacht hat, reden. Oder ich rede nach Russisch, oder der, das, jemand hat noch sehr eine Sache. Letten auch nicht gekannt, bis darf zu sein Reden auf Lettisch, für seine Intelligenz, was sie gewähren in die Barre. Und Jena Becker, was sie später geworden, ein ganzer Knacker in Uruguay, nicht in der Gegend in Uruguay, ist er schon gestorben. Ist gewähren unser Halbredner. Wir haben gemacht, durchgeführt, sehr agierige Revolution der jüdischen Gassen durchgeführt, war allgemeine, geheime, gleich und so weiter, war in der Kehille. Und gekrogen, er fragt sich, und ich mir dachte, es waren 5 Menschen in der Kehille, gebunden gehabt ein bisschen mehr, mir gehabt ein bisschen weniger. Der Bund ist zu den Wahlen in der Stadtverwaltung mitgegangen, sie sind gegangen auf den Zettel von den lettischen Sozialdemokraten. Die lettischen Sozialdemokraten sind geworden die Mehrheit und der Bund ist praktisch gewesen ein Mitwahlerboss über der Stadtverwaltung. Ein Club haben wir gehabt, ein Partei haben wir schon gehabt, Vorsteher in der Stadtverwaltung haben wir schon gehabt, Vorsteher in der Kirche haben wir gehabt, in Kirche haben wir gesehen, ich würde sagen, gesehen, der Tunnel ist in mir, wir zusammen mit dem Bund sind gewesen, die Opposition. Der, mein Vater ist gewesen in der Establishment und es ist oft herausgekommen, auch ganz, das komische Situation ist, wenn der Plemenik hat gedacht, hier in Debattes mit dem Vetter sein, was er gewählt hat, sein Lehrer. Zu was haben wir es genommen? Freukin, ich, Mendel, ein Erl Kischek, was ist ausgewachsen, ein wunderlicher Mensch, noch ein solcher. Wir haben es genommen zu einer Grundsache. Die deutsche Schule von ihm, was sie gewinnen von früher noch und was die Deutschen haben gestützt und was dann gehört zu der Stadt und ausgehalten geworden von der Stadt, auch die Schule soll werden eine jüdische Schule. Eine Schule, wo man lernt Jüdisch. Und alle Muslime auf Jüdisch. Und das gewährt in Libabe, wo sie gewährt sehr stark, überhaupt ein bisschen der ebenste Schicht, die gewährt verdeutscht. Bei uns in der Heimat gerät Jiddisch, aber in die ebenste Libabe Heime, wir sind da gewährt zugekommen, als sie zu sagen, hat man in die intelligente Heime, in die halbintelligente Heime gerät Deutsch, nicht Jiddisch. Wir sind gekommen mit den Erfahrungen von der russischen Revolution, von beider russischen Revolution, und dort sind die russischen Revolutionen gewesen. Dort sind nur gewesen die Deutschen der ganzen Zeit. So haben wir eben eine Milchom. Eine legale Milchom, also zu sagen. Vor der Stadt. Mit Gedanken der Weisen der Stadt, mit dem Bildungsdepartement von der Stadt, als mit allen Gesetzen in der Welt, mit dem ganzen Prinzip von Muttersprache, mit den ganzen selben Ideen, die sie haben, in sehr Projekt von der Konstitution, sie haben noch eine Konstitution, ein Projekt von, muss es sein auf Jiddisch. Und die Kehille, das gewinnt eine Mehrheit gegen uns, ist gekommen mit eines, und es kann nicht sein, auf Jiddisch mit dem Wort, es ist gewesen, Keseder, ein langer Kampf hat sich gezogen in April, im Mai, im Juni, und im Juli ist es schon gewesen verendigt, es gewesen bestimmt, das ist das Hebzachon, ein Überboy von der Dossiger Stottischer Schuss, es gewesen eine gute Schule, in einer feinen Mingen, in einer feinen Gegend, sehr gut und sehr erfahren und mit bestimmt Lehrers, werde ich kennen sein Lehrers von Jiddisch Far Azar-Schul, nur unsere Menschen, weil die anderen, was haben geredet, Jiddisch haben geredet, also mit Zekaletschitten, mit Deutschmerischen, der ganze Problem von der Standardsprache ist übergewehen fremd. mit welcher sozusagen wir sind schon alle gekommen, von die das revolutionäre Jahren. Und geendigt hat sich mit dem, als ich hab sich abgesagt von Zwerg aller. Ich hab sich abgesagt von Zwerg aller, Porsche zu lieb dem, weil das soll geheißen, als die ganze Tummel, was ich hab umgehebt, das Gerät zu kriegen, als Stell. Als Stell in der Stadtverwaltung. Ist geworden Mendel ein Lehrer. Und sie geworden ein Lehrer Freude. Und sie geworden ein Lehrer Elkische. Sie sind geworden Lehrer andere, nicht ich. Ich habe die ganze Zeit gehabt für sich die Arbeit zwischen den Eltern. Die anderen gehabt für sich die Arbeit in der Gala, mit der Stadt, mit verschiedenen Unterschriften, was mit die Kleben, mit und so weiter. Und weil die Lage ist, gewinn ich dort, die allgemeine politische Lage ist, gewinn ich dort sehr schwer. Die allgemeine Lage gewinn etwas, Riege gewinn abgerissen. Die Bave gewinn passiert. Warum die Bave in einer Stadt wie Mitawa und anders schon, ist gewinn vernommen in der Rennen von einer Bande, von einer größeren Bande, organisierte, Baronen, deutsche Baronen, und allen, wenn man sie umgekehrt, Poschet kaufen. Sie gewinnen ein Sammelpunkt wie im Mittelalter, ein hübsches Stück Armee, was es gewinnen von Landsknechten. Sie gewinnen so spät wie 1919. Und da ist einem gekommen, verschiedene eigene Sprache verwickeln nicht. Mir haben so bewusst, weil er der Tate nicht ist in die Füße. Und davon kommt er nicht. Und sie kommen ein großes Unglück auf uns. Was sie bestanden in dem, und du gedenkst, ich habe erzählt, dass jeder ist weggefahren von Palonge, hat man die alle Burschtieren, was man gehabt, ausgearbeitet und nicht ausgearbeitet, verschlossen in der Meier, was sie gestanden, in Gas. Und in die Jungen von den Milchome, was wenn die Deutschen sein gewesen, in dem Städtel, hat keiner nicht umgerührt. Sie gewesen ein vermachter, verschlossener Meier. Jeder, wenn die Deutschen am gesollten Weg gehen, ist mir gekommen zu sehen und mir hat gesagt, als wer weiß, kann sein, als dort gefunden sich Gewehr, kann sein, als dort gefunden sich weiß was, Bombes, Pulver, mal was können sie gefunden, haben die Deutschen genommen und sie haben aufgerissen die Meier. Und als sie haben aufgerissen die Meier, hat wer es davor gekannt. Ein rausgeraben wird von dort, wovon man die kennt, ein rausgeraben wird. Auf morgen nach dem, oder öfter auf übermorgen, hat so die Mama der Wurst, die Mama ist weggefahren hin. Mit Rehren mehr wie mit Polizei hat sie ein bisschen rausgekommen zurück von dem, was mir heute weg abgeraben wird. Aber das Raubsachen ist verfallen geworden. Und in derselbigen Zeit, wenn das ist geschehen, bin ich gewesen, bis Meshugas tief verliebt. Man hat geöffnet den Peretz Club mit einer großen Unternehmung. Die Unternehmung ist bestanden von zwei Teilen. Ich habe gehalten ein Referat wegen Peretzen und dann hat ein Mädel gespielt ein Konzert auf der Fiedel. In jener Mädel habe ich sich verliebt. Ich habe sie schon geführt daheim, nach dem dosigen Konzert. Und wenn es hat sich ein bisschen eingestellt, die meisten mit der Schule, und sie gewinnen klar, als die größte wichtige Position, haben mir die Geschichten eingenommen. Und ich bin gewinnen gut genug vermattet von den sozialen Sachen. Der Vater von der Mädel ist euch nicht gewinnen. In Libava, er ist gerade gewesen in Moskau, die Sprache gewesen voneinander geteilt. Das ist euer gewesen in Russland, sie ist gekommen erst von Russland zu ihrer Mutter. Da waren es ein gewesen gestorben, zwei von ihren älteren Schwestern, sie gewesen die dritte. Sie gewesen eine Sprache von drei Schwestern und alle drei Schwestern sind gewesen Musikerin, das eine gespielt Piano, der andere hat einen Cello, die dritte hat gespielt Fiedel. Ich habe sich verliebt in eine Mädel mit der Fiedel. Und zum Sof von Juli keinem nicht sagen, Dick. No, Mendel, was hat mir gedacht, verbeiten hat das gewusst, haben genommen die Mädel mit ihrer Weggeform von Libabe, aber Weggeform zugeform bis zur Stanze, was heißt Marzeg. Leben Marzeg nicht weit, ist da ein Wald. Wir sind weg in dem Wald, wir haben gedungen, בפויר החתקלה, ומי עושה רב גבין צווי ווחן אין דדוסק החתקלה ודם פויר. אבל דק צורי, כמו זכור גם יצחור גשלתי מוז'ק, דוק נבגעת המקנט, נפריים, אמץ אופן למשפוחה, מי רואה גבין גקומן אדון השתיקים דפרי ההין אין מוז'ק, מי רואה גבין אדם סולביקן טוב, סולה, soll sein ein Rauf, und es soll sein zehn Edes, und es soll sein ein Chuppe. Ich hatte kein Geld für ein Ringel, für sich und für ihr. Ich hatte Geld noch für ein Ringel, für ihr, was ich gekauft habe, ein Kuffe in der Moschee. Mein Korb ist gewesen, ein Segermacher, wenn ich Geld kriegen. Gerufen den Rauf, gerufen die anderen, Stamm ihnen zu neu gerufen. Und sie gewinnen eine Chuppe. Sie gewinnen eine Chuppe. Und wir sind gekommen nach Heim. Jeder ist gekommen zu sich nach Heim und gesagt, dort hassen. Als ich weg, ein paar Wochen nachdem, ist sie gerade gekommen. Der Vater von Mädel, und er gekommen zuvor, mit, versteht sich mit der Bahn, und von der Bahn gekommen mit der Droschke, wie die Tochter, ein Reus entgegen, und sie hat ihm vorgestellt, das ist mein Mann. Nachdem habe ich gemusst, oder wir haben verlost, liebe Abel, es ist von dem ein neuer Kuffe in mein Leben. Die ganze Kuffe in liebe Abel gewährt weniger als ein halbes Jahr, kaum ein halbes Jahr. Die erste Hälfte von 1 zu 1. In Libavis Hongeman anai onschikenisch. Ihr bin da gewinn ein sehr koscherer Mensch, ich bin gewinn ein Mitglied von der Stadtverwaltung, ein Mitglied von der Kille und ein zeitweiliger Mitglied von der, und ein zeitweiliger Mitglied von der zeitweiliger nationaler Versammlung. Und dort bin ich einmal aufgetroffen mit der russischen Drosche, wegen Demokratie und Freiheit, wegen die tausendalle andere Glicken, von dem das ging. Aber beschass mit genommen Menschen, die sollen gegen sich schlagen, mit die jenen Banditen, zu schaffen, sich vereinigen mit Riege, Rüstren, die dasige, lass mir sagen, Landsknecht von Mitten, habe ich eigentlich Geschick mit gehabt. Und nicht auch, ich hab mich gehabt geschick. Es ist nicht auf meinen Kopf gewesen, wäre schwer. Also sozusagen auf meinen Kopf ist schon gewesen, mein Vater Jakob, mein Vater nach mir gewesen. Auf meinen Kopf sind gewesen die Tränen von der Namen. Was heißt das? Noch die alle verschiedenen Sachen, als ich hab schon gehasen und gehabt, und alles, die muss ich jetzt gehen, dienen. Dienen ist gewesen, weil ein paar Sachen habe ich durchgelassen. Wie also ich habe sich in der ersten Welt gekommen, befreit von Dienen. Das ist gewesen in dem Sommer von 1916. Das ist gewesen jeder, mein Bruder, gestorben. In dem Sommer von 1916 hat man genommen, zu dienen euch Studenten. In Anhieb hat man die Studenten nicht genommen. Aber nur damit genommen Studenten. Und sie gewinnen sehr erpostet eine gewöhnliche Sache. Alle Studenten, sie gewinnen 1916, man gewinnt der Zar. Alle Studenten werden geschickt in kurzterminige solche offizierische Schulen. Die offizierische Schulen haben gedauert 3-4 Jahre, nicht mehr. Und dort haben sie geschickt auf den Front, noch eine kurze Zugreifung. Aber ihnen haben doch nicht getört sein Offizieren. Die Sieben hat man geschickt, kiemand gleich auf dem Front, in den Jahren von der Chor. Hat noch nie getort werden, gehen in Dienen Nikolaiken, wer hat das gewollt. Mein Vater hat noch gehabt, ja mal genug Mittel, also ich sage, mich zu befreien. Aber sie gewinnen klar, wir können sich nicht befreien in Petrograd. Hat mein Vater mitgenommen mit sich einen, der seine Spezialität gewinnt, seiner Macher. Was hat gehabt, die Kunden, sind nicht, dass sie Poschett kommen, er gezwungen, unterkäufen dem Doktor, was darf dich untersuchen. Und dem hat gedacht, haben Talent, wird es gesagt. Und drei sind einmal weggefahren, gefahren Kindoren. Gefahren in Moskau und von Moskau haben wir genommen vorhin Geseder. Also sind in der russischen Mappe sind wir gewesen in Tula und gewesen in Tambov und gewesen in Kozlov und gewesen in Samara, in einer ganzen Reichsstätte. Wo mit gesucht als ein Doktor, was wir können unterkäufen. Und mit gesucht als solche Chevre, was soll nicht kommen und fragen, du bist ein Student, Universität, wo kommst du da her? Was ist das selbst für das in Indien als ein Geschäft? Sie gewinnen schwer zu gefinnen. In 1916 haben wir eine Sache herumgefahren. Wir kommen in eine Stadt, prüfen, ein Schmektor, ein Lektor, als vielleicht zwei, drei Tage nicht gehen, ist man gefahren in eine andere Stadt. Hat man gemacht, eine Expedition zu suchen, ein Doktor Medizin, was er ist, in der Präsutz, wenn wir ihn gerufen, was wir können unterkäufen. Ist mitgegangen, bis mein Vater ist eingefallen, ein Plan, lass mich vor dem Kind Zoff. Wir sind gefahren, auf Europa, auf Dorn. Wir sind sich umgekehrt und gekommen in eine Stadt Wologda. Eine russische Gubernierstadt, Wologodske Gubernier Wologda. In Wologda haben keine Jiden nicht gelebt. Es sind mehr keine Jiden in Wologda. Und wir haben gesucht, dass wir in Situationen, wo sie nicht gewinnen können und wo sie jetzt nicht auch können und wo die Beamte wissen, keine Sache nicht wegen ihnen. Ich bin gekommen zu jenem Doktor, er hat mich ausgehört. Der Tat hat nicht gelöst, keine Sache früher. Allemal fliegt man sich zehren mit Essen, trinken. Ich weiß, was für ein Sipaskutzwes. Andere haben sich schon gemacht, verschiedene Krankheiten. Das hat er bestimmt einfach keine Sache mitgelöst, gar nicht. Viele gesorgt, wenn dem ich soll essen, normal in einer Zeit, wenn wir sind herumgefahren. Ich bin gekommen in Wologda. Und man hat mitgewehen bei dem Doktor. Und der Doktor hat mich ausgehört, gemossen. Ich bin gewesen sehr mager, aber ich sind aber auf dem euch am Maß, aber ich gehalten die Maß, wie mitgesagt. Bis der Doktor ist eingefallen. Und der Doktor hat gesagt, weißt du was, du wirst ein sehr kurzsichtig machen. Wie wird man das sehr kurz? Der Doktor gesagt, sehr poschert. Es da rausgeht, es kaufen Brillen, man sie untanzt, will die ganze Zeit zitronen, aber das kommen, wenn wir die Augen wehtun und es geht sich ein sehr. Und du darfst keine Sachen sehen. Und das ist gewinnt der Ringe. Und der Doktor hat gegeben eine Sorge. Irgendwann ein Russ, ein guter Schulik von einem Russ und jemand so, ach, was darf mir ein Offizier mit solchen blinden Augen? Die übrigen haben gemeint, wie bald ich bin, als Student, darf man mir doch machen von einem Offizier. Sie haben nicht gewusst, dass er sagt, dass er Eid kann nicht sein, kein Offizier. Sie haben nicht ganz zu tun mit kein Eid. Bin ich befreit geworden von Dienen dem Zar Nikolai. Und das ist mir befreit geworden, dem Dienen dem Zar Nikolai soll er gehen dienen, die das gewinnt gesagt, die Jappes oder wie noch andere nehmen. Herr Klau, ich habe sich nicht stark gestellt gegen den, noch in einem, an Abend. Und der Abend ist gewünscht, so von August ist dann auch im September. Es war weggesetzt in der Furu. Und mit meinen Jungweiberle und wir sind gefahren. Wo sind wir gefahren? In Palonge. In Palonge, was sie jemals schon gewinnen liebte. Wir sind gefahren dahin, auf den Grenz, 12 Kilometer von Palonge, gewinnen der Grenz zwischen Litte und Latvia. Nehme ich heraus, mein Bascha. Bestätigung, als ich bin ein Mitglied von der Lettischen Nationalen Versammlung, um so gestellt zu sein, wie du gewusst. Von in Palonge bin ich noch gekannt sein, etliche schon, gewinn in unser Haus, wo es haben gewohnt hier mal andere Menschen, übergenächtigt, nein, nicht übergenächtigt, gewinn aber schon, wie noch, sie gewinn Tag, so mir gewege von in Kretinge. Kretinge, das ist eine andere weitere Städte. In Kretinge hat jemand gelebt, meine Mama ist gewesen, eine Chavete, meine Mama ist Chavete, Zippe, und sie hat jemand gewohnt, Chane Gittke in Kretinge. Chane Gittke ist schon gewohnt nach Hasnegat, aber ein Mann geblieben in Moskau, sie ist gekommen mit der Mutter. Der Vater, ich weiß nicht, sie hat schon lange schon gelebt, jemand. Und wir sind gewesen in Kretinge ein paar Wochen. Zwei Wochen. Ich schon noch weniger. Ich habe es herumgesehen, als in Kretinge die Einzige, was ich kann verdienen, ist sein, mein Weib. Weil es sind einige von den Menschen, was haben gewollt, bei ihr sich lernen, spielen viel. Was soll ich dort tun? Und was soll sein die Zukunft in Kretinge? Wir sind bewusst, dass nicht weit von Kretinge in Schkut ist da eine russische Progymnasie. Also in Schkut ist da ein Doktor und der Doktor geht in der russische Progymnasie und wir sucht Lehrer für das russische Progymnasie. Nun sind wir weg von Schkut. Es ist ein Non-Theater. Und ich bin geworden in meinem Leben, nachdem ich habe nicht gewollt sein, kein Lehrer in einer jüdischen Schule, weil ich gedacht, was soll sein, ein Lehrer in einer jüdischen Volksschule. Das hat der Mann das gedacht, dass ich ein Lehrer und studieren und das kann alles sagen. Bin ich geworden, ein Lehrer in einer russischen Progymnasie. Er hat gewollt, ich soll wohin, er soll werden ein Lehrer von Jiddisch, ich von wo Jiddisch, von Russisch habe ich nicht gewollt, ich bin gewollt, ein Lehrer von Rechnen. Das ist mein erster Lehrer, Beschäftigung, gewinnt ein Lehrer von Rechnen und von die Samen anheben von Geometrie oder Algebra, die Samen anheben. Verlust habe ich gewollt, ein Lehrer von Rechnen, sehr poschend.